Und das größte Glück, was ich hatte, das war, dass ich die Linken lernte. Ich habe ihr Herz dann gewonnen durch meine Musik. Da habe ich also E-Dur-Etüde, da di da da di di di da di, habe ich extra für sie studiert. Damals habe ich mir vorgestellt, ein langes rotes Kleid, das sehr weit war. Und das Theater war voll und die sind extra gekommen, mir anzusehen. Und dann habe ich auf der Bühne eine Flamme getanzt. Ja. War ein Riesenerfolg. Und dann hat mich ein Herr abgeholt an der Ausgang. Das war ein wunderschöner Mann. Dunkel und schwarz, nicht so blond, was ich jetzt habe. Bei mir hat es also sofort geknallt. Ich war also wie Tamino auf den ersten Blick verliebt. Ja, das Bildnis ist bezaubernd schön. Und aber ich fühlte genau, dass sie... Nicht wollte. Du nicht wolltest, ja. Aber auch irgendwie hatte ich das Gefühl, dass du doch irgendwie einsam und unglücklich warst. Obwohl du darüber nie gesprochen hast. Ich war auch sehr einsam. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich musste Geduld haben. Und dann kam der Silvesterabend. Und da gab es also den ersten Kuss und nachts um 12. Das war ein Neujahrskuss, weißt du? Ja. Naja, aber von mir aus und von dir aus war es doch schon ein bisschen mehr als ein normaler Freundschaftskuss. Bei dir, aber mir nicht. Naja. Weil ich immer gut sein wollte, bin ich bei einer russischen Lehrerin in Paris in Studio. Da habe ich dann noch Unterricht genommen und dann kam ich zurück davon. Und da war mein Zimmer, da schlief ein anderer drin. Und die Haushälterin hat zusammengespannt und sagt, schlaf doch bei den armen Eberhard, der ist so einsam. Und der ist so verliebt in dich. Und dann bin ich bei ihm gegangen. Und dann bin ich schlafen geblieben. Und dann bin ich geblieben. Und dann bin ich schon fast 50 Jahre geblieben. Lynn und Eberhard. Die Geschichte einer großen Liebe. Ein Feature von Ed Stuhler. Mein Vater sagte immer vor 33, du hast so viele jüdische Freunde, wenn du mir nur nicht mit einer jüdischen Frau zu Hause kommst. Wir waren nicht drei Brüder im brüderlichen Sinne, sondern wir gingen jeder unseren Weg. Mein ältester Bruder, der war, ich nannte ihn dann der Untertan, der hat immer alles gemacht, was sein Vater sagte. Wenn Zweiter ist, SA-Mann geworden und 1944 im November, als der Krieg schon beinahe zu Ende war, hat er sich freiwillig für die Waffen-SS gemeldet und ist dann hier auf den Seeloer Höhen gefallen. Die prägenden Erlebnisse sind eigentlich meine Eltern gewesen und überhaupt das Elternhaus, das ein sehr glückliches Elternhaus war, wo es sehr oft nicht viel gab. Ich meine, wir haben es wirklich nicht breit gehabt, aber wo eine sehr große Wärme und Liebe mit füreinander gewesen ist. Ich glaube, dass das prägnante Jugend gewesen ist. Dass die Menschen in meiner Umgebung auch die Nachbarn und die Tante und die Onkel, die ganze Familie, alles sehr zusammenhing und sich aneinander freute auch, miteinander Krach hatte. Denn das gehörte zusammen, man gehörte Krach zu haben, um sich wieder versöhnen zu können. Meine Klavierlehrerin sagte zu mir 1933, ja, der Arthur Schnabel und der Leonid Kreutzer und der Erwin Bottki, die Juden, die haben jetzt abgedankt, jetzt kommt deine Chance. Ich habe da Einfluss, du kannst 1937, in ein paar Jahren kannst du Professor werden. Ich sagte, nee, nicht ich. Wenn ich Nazi geworden wäre, hätte ich große Karriere machen können. Wäre ich ein berühmter Nazi-Pianist geworden, aber nee, das war nichts für mich. Mein Urgroßvater war musikalischer Clown und seine größte Nummer war, dass er mit seinen Tuches auf Stühle hin und her gesprungen ist und dann Melodien gespielt habe. Das war ein Sensationennummer. Und mein Vater ist mit seinem Großvater immer mit auf Reisen gewesen mit dem Zirkus. Das ist eine Welt, die wirklich nicht mehr besteht. Freitagnachmittag, ja, dann standen die Stallen auf der Straße mit Gemüse, mit Obst, mit Blumen. Und es roch, es war immer ein bestimmter, wie werde ich sagen, Geruch in der Luft. Und zwar ein Geruch von süßen Datteln und Feigen, aber von saure Gurken und saure Eier und diese Dinge auch. Das war eine ganz spezielle Atmosphäre. An den jüdischen Feiertagen lebte das ganze Stadtviertel auf. Da wurde auf der Straße getanzt und gefeiert. Mein Großvater bestand darauf, dass an Feiertagen alle Kinder und Enkel zu ihm kamen. Und da wurde viel gesungen. So habe ich viele Lieder kennengelernt. Im Frühjahr 1932, ich war 21, lernte ich auf einer Konzertreise den holländischen Kunsthistoriker Leo Barlett kennen. Wir verstanden uns auf Anhieb und ich klagte über mein Studium. Ich studierte damals noch Musikwissenschaften in Berlin. Vor allem die Vorlesungen fand ich unsinnig. Wir lernten nur Daten und Fakten, die man auch hätte lesen können. Mir fehlten die Zusammenhänge. Mir fehlte das Gespräch. Daraufhin, er hatte erst sehr darüber gelacht und plötzlich wurde er ernst und sagte, haben Sie mal etwas von Karl Marx gehört? Sag ich, nee, wer ist denn das? Da sagte, so sind unsere Universitäten. Studiert in Philosophie im vierten Semester und hat noch nicht mal den Namen Karl Marx gehört. Und dann hat er mir also von Berlin bis nach Breslau einen Vortrag gehalten über historischen dialektischen Materialismus, über Sozialismus und Kommunismus und wie vieles wie Schuppen vor den Augen. Ja, ich wollte tanzen. Meine erste Ausbildung, die habe ich bezahlt von meinem Taschengeld. Und dann später bin ich bei einer, das war eine Tänzerin, die hat eine Tanzschule in Amsterdam, Floriro Digo. Und dann hat mein Vater entdeckt, dass ich in eine Tanzschule ging. Und dann ist er zu ihr gegangen, hat ihr das verboten. Er wollte eine anständige, eine gute jüdische Tochter. Und das bin ich nie gewesen. So, und dann hat eine andere Frau mich Unterricht gegeben, das Lilly Green. Die hat eine große Tanzschule in Amsterdam gehabt und die hat meinen Vater getrotzt. Ja, die hat gesagt, ich gebe Sie Unterricht und damit aus und wenn Sie hier wiederkommen, dann haben Sie Hausfriedensbruch gemacht und dann lasse ich Sie durch die Polizei rausschmeißen. Ich durfte nicht tanzen. Ich habe das für meine Freude gemacht und habe mein Geld erst in einer Konfektionsfabrik verdient. Da habe ich nähen gelernt. Ich war tagsüber in der Fabrik, abends habe ich Unterricht gehabt, mittags zwischen der Pause habe ich Unterricht gehabt. Wenn ich was will, dann beiße ich auch die Zähne zusammen. Und ich bin, glaube ich, eine sehr anständige Tänzerin geworden, Spitzen. Ja, ich meine, richtig klassische Schulung gehabt. Und Tanzen habe ich dann für meinen Beruf später gemacht, als ich etwas älter war. Und habe damit auch versucht, mein Geld zu verdienen. Da kam der 27. Februar. Ich bin am Abend in der Staatsbibliothek gewesen, habe dort bis um 9 Uhr gearbeitet. Der Musiksaal wurde zugemacht und da bin ich nach Hause gelaufen. Und da kam ich zum Brandenburger Tor, habe den Reichstag brennen sehen. Am nächsten Tag stand also in der Zeitung, dass der van der Lubbe das gemacht hat. Ja. Das ist unmöglich. Dieses riesige Gebäude brannte an allen vier Ecken und Enden. 1936 hatte ich begriffen, dass ich in Deutschland nicht mehr leben konnte. Ich habe meine Promotion zu Ende gebracht und bin dann mit Koffer und Schreibmaschine nach Den Haag gefahren. Am Bahnhof habe ich in einem Zigarrenladen nach einer billigen Pension gefragt. Da sagte er, gehen Sie hier die Straße runter und dann links rum dem Fluvelenburg war Nummer 8. Und da ging ich hin und da kam mir schon so komisch vor, so dunkle Stimmung und eine sehr stark geschminkte Dame. Als ich das dann bezahlt hatte, die ganze Woche, bemerkte ich erst, das ist ein Puff. Ich habe eine Woche im Puff gelebt und die Damen haben wohl gestaut, dass ich nichts von ihren Diensten Gebrauch gemacht habe. Nach einer Woche bin ich dann in einem Gemeinschaftshaus untergekommen. Ich habe damals auch in einem Gemeinschaftshaus gewohnt, in Amsterdam. Wir waren gegen alle bürgerlichen Konventionen, das fanden wir lächerlich. Ja, warum muss man verheiratet sein? Ja, wenn man selbstständig ist und selber sein eigenes Geld verdient, dann braucht man doch nicht zu heiraten, das ist doch ein Unsinn. Also das waren sehr lauter fortschrittliche Leute. Sie waren also auch sehr freizügig, was freie Liebe betrifft und so weiter. Das war für mich etwas ganz Neues. diese Art der Freizügigkeit und so. Ich bin doch also so streng preußisch erzogen worden. Ich fand das fantastisch. Die meisten waren Studenten an der Hochschule für Bildende Kunst in Den Haag. Und als sie hörten, dass ich Pianist bin, ach, du musst bei mir ein Klavierabend geben. Da habe ich ein Klavierabend gegeben und sie haben also alle möglichen Leute eingeladen. Und so habe ich mir also schon im ersten Jahr eine eigene Existenz aufbauen können. 1938 war das, als ich mich bei Eberhard in Den Haag eingenistet habe. Das war das größte Glück für mich, Lin kennenzulernen. Ich habe sie also kennengelernt und sie sang so ab und zu Lieder. Dann habe ich sie gefragt, was ist denn das? Und er sagte, jiddische Lieder. Ich hatte zwar Musikwissenschaft studiert, aber ich wusste nicht, was jiddische Lieder sind. Und da holte sie aus dem Schrank ein paar Bücher raus. Sie liest das mal durch. Und ich las das und sie sang mir etliche von den Liedern vor. Reisele ist natürlich mein besonderer Liebling. Das ist mir wirklich besonders am Herzen gewachsen, weil durch Reisel haben wir uns kennengelernt. Ach, ja, das habe ich gesungen, als er das erste jiddische Lied hörte, so für mich hin. Steht sich da in Gessele, still vertracht der Heisele, drinnen auf dem Beutenstiebel wohnt mein Teier Reisele. Das ist es. Steht sich da in Gessele, still vertracht der Heisele, drinnen auf dem Beutenstiebel wohnt mein Teier Reisele. Jeden Abend fahr dem Reisel, dreh ich sich herum, gib a Pfeif und ruf aus Reisel, komm, komm, komm, Ort, öffn sich auf. Die Liebe zu meiner Frau hat sich verbunden mit der Liebe zur jiddischen Kultur. Er musste einfach, ja. Das war kein Müssen, das war ein inneres Müssen, weil für mich das wirklich eine ganz neue Entdeckung war. Geh doch noch ein paar Mal lieber, 1, 2, 3. Ja, bei uns in Nieuwekerkstraat wurde noch auf der Straße durch die Ostjiden getanzt mit Simchesteure. Das war genauso Städtel, wie es im Osten war. Ich bin 1912 in der Nähe des Rembrandthauses geboren, buchstäblich im Herzen des Amsterdamer Judenviertels. Meine Großmutter sang immer jiddische Lieder und so Schlaflieder. Und als kleines Kind bin ich mit meinem Vater mitgewiesen nach einer Tante von ihm. Das war eine uralte Frau und die hatte eine kleine Geige, versteckt in ihren Schrank. Und sie holte diese Geige runter und spielte auf die Geige eine jüdische Melodie, zittrig und allem. Und diese Melodie, die hat mich begleitet, mein ganzes Leben ungefähr. Komisch, dass ich mir das plötzlich erinnere. Hinter dem Kindeswiegerle steht der golden Ziegerle. Das Ziegel ist gefroren, handeln. Rosinkes, du kennst, ja? Wir liebten uns sehr und wir wollten heiraten, aber das ging nicht. Weil ich als Reichsdeutscher den Gesetzen unterworfen war. Du hast nicht erzählt, dass du die Bourgeoisie verraten hast. Mein Vater war bis 1918 Berufsoffizier und meine ganze Familie sind natürlich mit dem Faschismus mitgegangen und ich bin damals als ziemlich ein schwarzes Schaf in der Familie gewesen, dass ich also ins Ausland ging und mich als ganz offen als Antifaschist betätigt habe. Nun gut, also wir konnten nicht heiraten und dann sind wir eben ohne Heirat beieinander geblieben. Na gut, wir haben uns dann also darauf spezialisiert, dass wir dann jüdische Programme aufgebaut haben. Jiddische Lieder, ich habe Klaviersoli gespielt und sie hat also Tänze gemacht auf jiddische Themen. Meinen Vornamen Rebecca hat nie jemand benutzt. Ich war immer Lintje oder als Tänzerin Lin. Dazu passte mein Familienname überhaupt nicht. Brillesleiper. Ein Freund hat mich immer Yaldati genannt. Das ist aus einem alten hebräischen Lied. Es heißt Die Schöne. Lin Yaldati, Lin die Schöne. Unsere Programme kamen gut an. Dazu verdiente ich dann auch ein bisschen Geld als Musikkritiker. Bis zum September 1939 war alles wunderbar. In der Ersten Weltkrieg ist Holland neutral geblieben. Und im Allgemeinen waren wir davon überzeugt, die trauen sich das nicht. Und das waren sehr viele sehr lange überzeugt. In 1939 kam ein junger Immigrantin aus Deutschland, die nach England ging. Und die sagte, in Berlin wird gesagt, im Frühling holen wir die holländische Butter. Da wussten wir es. Es brennt, Brüderlich, es brennt. Bei unserem Städtenbach brennt. Weise Winden mit ihr Gusen, reißen, brechen unsere Blusen. Starke noch die wilde Flammen, als er umschäum brennt. Und ihr steht und guckt da so in sich mit verlegte Hand. Und ihr steht und guckt da so in sich, wie unser Städtele brennt. Es war der 24. April 1940. Da sang ich begleitet von Eberhard in Den Haag. Das Konzert war ausverkauft, das Publikum tobte. Nach dem Konzert sprach uns ein begeisterter Konzertmanager an. Er wolle für das nächste Jahr Konzerte in der Schweiz und England organisieren. Bomben auf Den Haag, am 10. Mai 1940, früh um 5:30. Ich war sofort wach, hörte einige dumpfe Einschläge, das Gedröhn von Flugzeugen. Ab und zu war wieder Ruhe, dann neue Detonationen. Jetzt war es soweit, der braune Morast wälzte sich über das friedliche Holland. Und wir sind nach Amsterdam zu Besuch zu einem guten Freund gegangen und der hat ein Baby gekriegt. Ein ganz süßes Baby. Und wir sahen das Baby und waren so verliebt drin, dass wir sagten, ja, eigentlich, warum sollten wir kein Kind kriegen? Irgendwo kommt es schon durch. Und wir hatten immer das Gefühl, die Nazis können nicht gewinnen. Das war einfach da. Wir wussten irgendwo ganz tief, die können nicht gewinnen. Und dann kam Katinka. Im August 1941 wurde unsere Tochter geboren. Also offiziell durfte ich gar nicht als Vater irgendwie in Erscheinung treten. Nun ja, aber es hatte eben in Holland sicher große Vorteile, dass man doch noch da, auch damals noch verhältnismäßig normal leben konnte, weil wirklich der ganz große, überwiegende Teil der holländischen Bevölkerung gegen den Faschismus war. Und wenn auch nicht dieser ganz große Prozentsatz aktiv sich beteiligt hat an Aktionen, so waren sie doch aber alle Fälle in einer Art passive Resistenz. Sodass also irgendwelche Denunziationen oder so etwas sehr gab wenig es sehr wenig. Ich habe bis 1941 noch unter meinem eigenen Namen in Den Haag gelebt und dort Unterricht gegeben. 1942 erging der Befehl an alle Künstler in den Niederlanden, Mitglied der Kulturkammer, die dort auch gegründet wurde, zu werden. Und wer nicht Mitglied der Kulturkammer war, durfte nicht öffentlich auftreten. Und nun gab es sehr viele Künstler, besonders Einzelkünstler, also Maler und Bildhauer und Sänger und Pianisten, die geweigert haben, Mitglied zu werden. Und es entstand eine große Bewegung illegaler Konzerte, die in Privathäusern und gegeben wurden. Illegale Hauskonzerte. Und Ausstellungen. Tausende von diesen Konzerten gegeben wurden. Und wir haben zusammen Abende mit jedem Schlieder gegeben. Schwarze Kaschele reißt man, grüne los mit Stein. Schöne Mädel nehmen und die Miese los man gehen. Oh nein, bei Jesus. Das war natürlich immer eine gefährliche Sache. Aber es war für die Menschen, die das gehört haben, für die war es in dieser entsetzlichen Zeit Ein Auftanken durch die Kunst, auch gerade der jüdischen Lieder, ihre Menschlichkeit in dieser inhumanen Umgebung zu bewahren. Ich habe vor allem heitere Lieder gesungen, um den Menschen Mut zu machen. Keines dieser Konzerte ist jemals geplatzt oder verraten worden. Und dann, 1942, gab es einen Generalstreik, als die ersten Juden abtransportiert werden sollten. Die ganze Provinz Nordholland und ein Teil auch von Südholland hat Generalstreik gemacht. Das haben die Nazis nie erwartet, von so einem kleines Volk. Und die haben sie viel zu schaffen gegeben. Und dadurch ist auch geschehen, dass die Judentransporten verschoben wurden. Das sind wieder diese merkwürdigen Gegensätze. Wie wir uns gefreut haben, als das Kind da war, das ist unbeschreiblich. In einer Zeit, die so drohend war, wo man nicht wusste, wie es im nächsten Jahr weitergehen würde. Zur gleichen Zeit bekam ich also den Aufruf zur faschistischen Wehrmacht, musste zur Musterung und bekam dann also den Befehl, mich im Januar 1942 dann in Wolfenbüttel zu melden bei der und der Einheit. Ich musste untertauchen. Freunde aus dem Widerstand gaben mir einen Ausweis auf den Namen Jean-Jacques Buss. Ich ließ mir ein Schnurrbart wachsen und hatte mir schon in Den Haag eine ganz andere Brille und einen Hut gekauft. Niemand auf der Straße durfte mich gleich wiedererkennen. Ab und zu erhielt ich Briefe von Lynn. Ich las sie wohl 100 Mal, immer und immer wieder. Sie schrieb über Katinka und allerhand Tratsch in der Bankerstraat. Ich schrieb ihr auch Liebeserklärungen, sonst nichts. 1942 habe ich mich noch normal bewegt. Ich konnte Papiere wegbringen, Zeitungen wegbringen. Das konnte ich normal machen. Ich bin auch ohne Stern gelaufen und habe mich an nichts was gestört. Und das konnte auch. Ich habe mein Haar hoch gemacht und hatte einen falschen Ausweis, weil ihm stand, dass ich in Indonesien geboren war. Und zwar in Surabaya. Eines Tages kamen sie nach ihm fragen im Haus und jeder wusste im Haus, dass wir zusammengelebt haben. Ich bin gewarnt worden, dass ich nicht nach der Bankerstraße kommen sollte. Und dann sind sie später auch für mich dann da in dem Haus gewesen. Ende Juni 1942 hörten wir zum ersten Mal, dass in Amsterdam registrierte Juden einen Befehl erhalten hatten, sich innerhalb weniger Tage an einer bestimmten Stelle einzufinden, um zum Arbeitseinsatz nach Deutschland verschickt zu werden. Die Gutgläubigen folgten dem Aufruf, viele andere aber tauchten unter. Ich schaffte es im Januar 1943, unter meinem falschen Namen in Küstennähe ein abgelegenes Haus zu mieten, das Hohe Nest. Hier tauchte Linds ganze Familie unter. Ihre Eltern, ihr Bruder Jakob und ihre Schwester Janni mit Familie. Und mittendrin Katinka. Wir haben uns auch wohlgefühlt in dem Haus. Da war Heide und da war Sand und irgendwelche Hügels. Und im Garten waren da Sträucher, da hingen so Klappbäche dran, so weiße Beeren. Und an meinen Opa kann ich mich gut erinnern. Der war eigentlich immer fröhlich. Er steckte voller Geschichten. Wir Kinder krochen da furchtbar gerne zu ihm hin, weil der konnte ganze Familien unterhalten. Wir waren ja 3 Kinder. Das war mein Cousin Rob, meine Cousine Lilo, die war etwas jünger als ich. Aber wir hatten auch viele Untertaucher, die so sporadisch vorbeigekommen sind. Juden und Nicht-Juden, also die von der kommunistischen Partei ins Hohe Nest gelotst wurden, die dann auch irgendwann mal wieder verschwanden. Das waren wir gewohnt. Im Hohen Nest haben wir viel musiziert. Vor dem Krieg hatten wir aus Wilna mehrere wunderschöne Nigunim, jiddische Lieder ohne Text, geschickt bekommen. Ich arrangierte sie zu Klavierstücken. Das letzte dieser Stücke nannte ich Lied des Widerstands. Wir hatten ein Klavier im Hause, ja? Der übte jeden Tag. Ich sang jeden Tag meine Lieder und versuchte das. Wir haben neue Tänze erarbeitet. Und neue Tänze haben wir erarbeitet. Obwohl wir ein kleiner Raum waren. Aber wir haben auch ganze Oper zusammen durchgenommen. Ja, ich habe Bass gesungen, er Sopran und solche Sachen. Um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, baute mein Bruder Jakob in allen Zimmern der beiden oberen Etagen Verstecke. Zur holländischen Wohnkultur gehören eingebaute Schränke. Die gab es auch in unserem Hohen Nest. Unter und über diesen Schränken und in den Bodenzimmern zwischen den Zimmerwänden und dem Dach befanden sich Hohlräume. Jaap hat nun diese Hohlräume in Verstecke für 1 oder 2 Personen verzaubert. Die Eingänge, aufklappbare Deckel, tarnte er so geschickt, dass sie nicht erkennbar waren. Manchmal versteckten sich bei uns 20 Menschen gleichzeitig. Das ging 1,5 Jahre lang gut. Am 10. Juli 1944 wurde unser Nest von der holländischen Polizei und dem deutschen Sicherheitsdienst umstellt. Wir haben alle Erwachsenen verhaftet und nach Amsterdam geschafft. Soweit ich mich entsinnen kann, es gab keine Panik bei den Kindern. Die haben nicht geschrien oder geweint oder geheult oder nichts. Als ob man erstarrt wäre in dem Moment. Und es wurden dann die einzelnen Gruppen voneinander getrennt und meine Mutter kriegte sozusagen einen hysterischen Anfall und sagte, ja, um Gottes Willen, die Kinder, die Kinder, die Kinder. Und da geschah etwas, was uns das Leben gerettet hat. Ein holländischer Polizist erklärte sich bereit, uns 3 Kinder zu den Hausärzten zu schaffen. Ich kam zu Dr. van den Berg, das war unser Hausarzt. Und dieser Dr. van den Berg, der sollte mich dann der Gestapo abliefern. Zu unserem Erstaunen brachten sie Eberhard und mich in dieselbe Zelle. Wir verbrachten die letzte Nacht zusammen. Eberhard hatte immer noch ein Fünkchen Hoffnung. Ich heulte. Er tröstete mich, wie immer. So nahmen wir Abschied voneinander. Ich sah, wie Lynn abgeführt wurde. Ihren letzten Blick werde ich nie vergessen. Wir hatten mit dem Leben abgerechnet. Ich wunderte mich über mich selbst. Ich war gefasst. Angst vor dem Tod hatte ich nicht. Auch später nie. Aber dieses merkwürdige Gefühl, lebend nicht mehr zu leben, habe ich nur damals gehabt. Am 13. Juli 1944 im Haus des Sicherheitsdienstes, der SD, von dem Chef wurde mir mitgeteilt, morgen übergeben wir Sie dem Militärgericht und die machen kurzen Prozess. Sie werden zum Tode verurteilt wegen Fahnenflucht, Sabotage, Landesverrat und Rassenschande. Das genügt. Am nächsten Morgen wurde ich zusammen mit Lins Schwester Janni in die grüne Minna geschubst. Es war heiß, die hinteren Fenster des Polizeiautos standen offen. Plötzlich hielt das Auto. Auf der gegenüberliegenden Bank saß der eine Polizist, rechts von mir saß Janni und neben ihr der andere Beamte. Er öffnete die Tür, stieg aus und sagte, ich komme gleich wieder. Jetzt wurden wir nur von einem Mann bewacht. Ich blickte Janni kurz an. In freundlichstem Ton begann sie ein Gespräch mit dem Polizisten. Blitzschnell zwänge ich mich hinter Jannis Rücken durch das Fenster und springe hinunter. Im gleichen Augenblick fällt Janni dem Polizisten in den Arm. Es dauert vielleicht 2 oder 3 Sekunden, ehe er sie zur Seite stoßen kann. Er erwischt aber nur einen Zipfel meines dünnen Regenmantels. Ich stehe schon auf der Straße und zerre. Der Mantel zerreißt. Ich renne weg, so schnell ich kann. Gleich wird er schießen, denke ich. Aber nein, kein Schuss fällt. Ich renne an Menschen vorbei, die sich nach mir umdrehen. Da plötzlich sehe ich einen Polizisten vor mir. Da ist ein Polizeirevier. Zurück kann ich nicht. Weiterrennen, denke ich, an den Polizisten vorbei. Er tut, als ob er mich nicht sieht. Viel später hörte ich, dass ich in dieses Polizeibüro hätte gehen können. Sie hätten mich versteckt. Im September sind sie alle untergetaucht. Der holländische Widerstand waren also nicht nur Kommunisten. Da haben die Kommunisten mit den Königstreuen zusammengearbeitet und mit den Heeres, also mit den Armeeleuten. Also das war ein einheitlicher Widerstand. Und die Frau war königstreu. Die hat mich geschnappt, hat mich hinten aufs Fahrrad gesetzt und hat mich zu Freunden gefahren, wo ich untergekommen bin. Ich war wie erstarrt. Die kannte die ja überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass ich aufgewacht bin, als ich an der Adresse gelandet bin, wo ich wahrscheinlich, wenn meine Eltern nicht wiedergekommen wären, geblieben wäre mein ganzes Leben. Und das war die Familie de la Cour. Und Vater hat mich dort immer besucht. Der ist also mit dem Fahrrad gekommen und den armen Schneemann zusammengebaut, das weiß ich auch noch. Das war ein sehr schneereicher Winter. Und ich hörte es schon den nächsten Abend im Gefängnis. Da war eine Frau bei uns, da haben so Röhre geklimpert. Und da fragte sie hier, Frau Boss, ja, ihr Mann und Kind sind in Sicherheit. Da konnte mich nichts mehr passieren. Sag nicht keinmal, als die Geist im letzten Weg Himmel bleiene verstellen blühe Teig. Kommen wird noch unser ausgebänkte Schau. Es wird abheugt und unser Trott mir sennen da. Kommen wird noch unser ausgebänkte Schau. Es wird abheugt und unser Trott mir sennen da. Wir wurden in das Sammellager Westerbork deportiert. Mit einem der nächsten Transporte kam eine deutsch-jüdische Familie, die sich in Holland versteckt hatte. Edith und Otto Frank mit ihren Töchtern Margot und Anne. Und auch meine Schwester Janni kam. Mutter hatte mehrmals sehr ernst mit uns geredet. Ihr müsst unbedingt immer zusammenbleiben, was auch kommen mag. Ihr müsst einander immer festhalten. An einem Sonnabend, es war der 2. September, mussten wir im Straflager plötzlich Appell stehen. Lange Listen von Namen wurden aufgerufen. Wir sollten am nächsten Morgen auf Transport gehen. Nach Auschwitz wurde gemunkelt. Aber das konnte einfach nicht wahr sein. Die Rote Armee war ja bereits in Polen. Wir wurden nach einer Baracke geführt, getrieben, geschlagen. Ein Teil der Menschen ging auf den Wagen. Da wurden wir kahl geschoren und unsere Nummer wurde eintätowiert. Er musste nackt wieder raus. Wir kauerten zusammen, kriegten alle mögliche Kleidung durcheinander und untereinander zugeschmissen. Zwei verschiedene Schuhe. Und dann gingen die wieder mit Peitschen rum und haben geschlagen direkt. Wir haben wahnsinnig Angst gehabt, denn von plötzlich in absolute ja, Albträume zu kommen. Man kann es sich nicht vorstellen. Und so morgens früh sahen wir aus dem großen, riesigen Schornstein Rauch kommen. Und da kam ein Kapo vorbei und wir fragten, was ist denn das für eine Fabrik? Und er sagte, das ist euer Transporter, das durch den Kamin ging. Meine Großeltern und Jakob, der so ein bisschen ein Hämpfling war, die wurden natürlich gleich ins Gas geschickt. Im Winter 44-45, in Holland verhungerten Tausende, war ich bei meinem Freund, dem Oboisten Hokonsto Tein, untergekommen. Und der suchte weiter nach Adressen und ist dann in Oost-Reest gelandet. Das war in nördlich von Leiden. Da hatte er einen ehemaligen Schüler und der sagte, komm zu mir mit deinen Kindern. Ich bin Vertreter von Butangas. Ich habe im Keller noch 30 Flaschen übrig. Wir können Licht machen. Wir können wenigstens ein oder zwei Zimmer heizen. Wir können Konzerte geben. Und da sagte mein Freund, ja, aber das ist ein bisschen schwierig. Ich habe noch einen Untertaucher bei mir. Ich will gar nicht wissen, was er ist. Bring ihn mit. So war die Solidarität. Da kam ich also nach Oost-Reest und haben da Konzerte gegeben. Jede Woche zwei. Im ersten Konzert am 10. Januar 1945 spielte ich Beethovens Sonate Les Adieux in Gedanken an Lynn. Im ersten Satz, dem Abschied, dachte ich an unsere letzte gemeinsame Nacht im Gefängnis. Der zweite, Abwesenheit, war für mich der gegenwärtige Zustand, der Ungewissheit, des Zweifels, der Angst. Im dritten aber, dem Wiedersehen, träumte ich von unserer Wiederbegegnung. Ich habe dieses wunderbare Stück wohl selten mit solcher Hingabe gespielt wie an jenem Abend. Eines Tages wurden wir auch aus dem Block geprügelt und mussten draußen uns ganz nackig ausziehen. Das war November. Und wir standen und standen. Und das ist das Irrsinnigste vielleicht, das es gibt überhaupt. Die nackte Frau haben einen großen Kreis gemacht und einige Frauen haben sie in der Mitte gestellt und haben gesungen. Da war ein französisches Mädchen, die hat Spottlieder auf Hitler gesungen. Da habe ich auch zum ersten Mal das französische Partisanenlied gehört. Ich habe jiddische Lieder gesungen. Da war eine deutsche Altistin, die hat Frühlingsglaube gesungen von Schubert. Und als sie sagen, nun muss sich alles wenden, haben wir das Gefühl gehabt, es muss sich wenden. Als die Rote Armee näher rückte, hat man uns mit einem der letzten Transporte nach Bergen-Belsen geschickt. Jemand sagte uns, oben auf einer Anhöhe könne man sich waschen. Wir gingen hinauf. Da kamen uns zwei magere, kahlgeschorene Gestalten entgegen. Sie sahen aus wie kleine frierende Vögelchen. Wir lagen uns in den Armen und weinten. Es waren Margot und Anne Frank. Es wurde kälter, das Essen wurde je länger, je weniger. Der Flecktyphus breitete sich aus. Anne und Margot Frank waren eine von den ersten, die Flecktyphus kriegten und daran gestorben sind. Wir haben sie so gut möglich in eine Decke weggebracht und in eine große Grube geworfen. Da konnte sie nicht geschändet werden. Wir fieberten alle. Es war wahnsinnig kalt. Keiner wusste mehr, wo der andere irgendwo trösten konnte. Es Es wurde nur gestorben und leise gestorben. Ganz leise gestorben. Im April 1945 wurden wir von den Engländern befreit. Ich wog damals 28 Kilo und war bewusstlos. Die Engländer haben mich aufgepäppelt. Ich habe dann im Mai einen Brief schreiben können. Dieser Brief ist am Freitag, den 10. Mai, geschrieben. Darin steht, wir haben Schreckliches miterlebt. Wir sind übervoll und ich habe so lange keine Federhalter in der Hand gehalten. Aber ich kann, weiß nicht, was ich alles schreiben soll. Wir verlangen sehr nach euch und ich möchte vor allen Dingen wissen, wie es mit den Kindern geht. Wir haben am 27. Mai in Uchtstreest ein Abschiedskonzert gegeben. Wir wollten zurück nach Amsterdam. Es war ein Bachabend. Und dann zum Abschluss dieses Konzertes brachten wir die Hochzeitskantate von Bach, Weichet nur betrübte Schatten. Da war eine Sängerin und die sang gerade dieses wunderschöne Rezitativ. Und dieses ist das Glücke, das durch ein hohes Gunstgeschicke zwei Seelen einen Schmuck erlanget, an dem viel Heil und Segen, an dem viel Heil und Segen prangt. In dem Moment hält ein Auto vor der Tür. Ich sehe nur zwei Hände, die da an das Fenster klopfen. Der Flügel stand direkt an diesem Fenster. Wie wir das Fenster aufgemacht haben, die uns in den Arm lagen, ich weiß nicht mehr, ob Überflügel oder Unterflügel, wir lagen uns in den Armen. Und alles flämmte im Saal. Und alles die 60 weinte. Leute, die da saßen, also eng gepresst, die waren natürlich... wussten unsere Geschichte, ja. Die wussten auch schon, dass sie zurückkommen würde, aber wir wussten natürlich nicht wann. Aber ausgerechnet in diesem Moment. Eberhard brachte mich zu einem Internisten. Er untersuchte mich von Kopf bis Fuß, klopfte mich ab und machte ein besorgtes Gesicht. Etliche Jahre später zeigte er mir seine Diagnose bei meinem ersten Besuch. Zurückgekommen, um zu sterben. Mutter hat, nachdem sie ungefähr anderthalb Jahre fast nur gelegen und kuriert worden ist, ist sie dann allmählich wieder in ihre alte Arbeit reingekommen. Wir hatten so ein Haus auf der Prinzengracht, da hatte so ein richtig großes Atelier vorne. Da hat sie also wieder angefangen zu trainieren. Singe mir ein Liedle in Jiddisch, der Wecken soll es freiten, nicht gehen Chiddisch. Wir drei liebten uns inniger denn je. Wie herrlich, in Katinkas blaue Augen zu schauen, sie zu knuffeln, ihr Gutnachtküsse zu geben. Und dennoch die Ängste, die unser kleines Mädchen bis zur Befreiung durchgemacht hatte, schien sie ziemlich mitgenommen zu haben. Sie sprach nie darüber, aber sie wich auch keinen Augenblick von meiner Seite. Selbst wenn ich zum Klo gehen musste, wartete sie geduldig vor der Tür. Du sollst nie wieder nach Deutschland weggeholt werden, sagte sie manchmal. Deutschland, das war für sie der Inbegriff des Schreckens. Spiel, Spiel, Klezmer, Spiel, weiß schon, was ich mein und was ich will. Ich habe dann die holländische Staatsbürgerschaft beantragt. Man sagte mir, die Chancen stehen nicht schlecht, aber man würde mir dringend raten, meine Lebensgefährtin, mit der ich in Konkubinat lebe, zu heiraten. Wir haben am 16. Januar 1946 vor dem Standesbeamten gestanden. Meine Mutter hatte eine Stinklaune. Die hasste das. Eigentlich wollte sie viel lieber so ohne Papierchen und sowas zusammenbleiben. Die hasste alles, was mit Papierchen und mit Bürokratie zu tun hatte. Und ich hatte eigentlich hinten auf Mikes Schoß gesessen und habe so lange gequengelt, bis ich unten zwischen den Eltern Platz nehmen durfte. Und habe genau verfolgt, was die da vorne machten. Der Standesbeamte fragte dann meinen Vater, willst du, so wie sie das gehört, Lien die Brilleschleibe heiraten? Und er sagt laut ja. Und dann fragt er meine Mutter, willst du auch den Eberhard reiten? Er sagt, da habe ich laut gebrüllt. Da natürlich wollen wir heiraten. Im November war Lin so weit genesen, dass wir wieder auf Tournee gehen konnten. Unsere ersten Konzerte waren in Skandinavien und dann in Polen. Und auf der Rückreise von Krakau hatte mein Mann die wunderbare Idee, über Thale zu fahren, um seine Familie zu besuchen. Meine Tante war eine ausgesprochene, jetzt noch nach dem Krieg, Nazi-Anhängerin. Und zwar drückte sich das aus in einer Begebenheit, die ich nie vergessen werde. dass wir zum Mittagessen uns versammelten und meine Tante Marie demonstrativ aufstand und sagte, sie würde sich nicht mit Juden an einen Tisch setzen. Woraufhin wir natürlich alle aufgestanden sind, aufs Mittagessen verzichtet haben und unsere Koffer gepackt haben und abgefahren sind. Die ersten Nachkriegsjahre in der Prinzengracht gehörten zu den glücklichsten in unserem Leben. Doch unsere Situation verschlechterte sich bald dramatisch. Der Kalte Krieg hatte begonnen. Auch in den Niederlanden dominierte der Antikommunismus. Eberhard verlor seinen Job als Musikredakteur bei The Wahrheit und wir hatten kaum noch Möglichkeiten aufzutreten. Die Mühen des Alltags ernüchterten uns. Immer häufiger wurde Lynn von depressiven Stimmungen geplagt. Ihre Erlebnisse in Auschwitz und Bergen-Belsen. Das äußerte sich in einem impulsiven Hass gegen alles Deutsche, den selbst ich manchmal recht unvermittelt zu spüren bekam. Besonders seit ihrer Begegnung mit meiner Familie in Thale. Die wichtigste Ursache ihrer häufigen Niedergeschlagenheit aber war das Ausbleiben einer Schwangerschaft. Aber dann hat es ja doch noch geklappt. Im Februar 1951 wurde unser Töchterchen Yalda geboren. Und ein Jahr später sind wir in die DDR übergesiedelt. Ich bin nicht gern gegangen, weil ich Angst hatte. Ich hatte eine ganz einfache Angst. Da sind so viele Nazis gewesen. Zweitens wusste ich, mein Mann ist Berliner und ich wusste, dass sein ganzes Herz daran hing, um hierher zurückzugehen. Und da hatte ich die Wahl zwischen die Ehe auseinanderfallen zu lassen, 4 Menschen unglücklich zu machen oder mitzugehen und versuchen, hier auch zu helfen, was aufzubauen. Da bin ich mitgegangen. Der Anfang in Berlin-Eichwalde ist mir sehr schwer gefallen. Und eine, die mir viel Mut gemacht hat, war Anna Segers. Ihr war ich 1949 auf dem Weltfriedenskongress in Paris begegnet. Und sie sagte, deine jiddischen Lieder brauchen wir auch hier. Eichwalde war ein schwarzbrauner Vorort von Berlin, wo die Middle Class zu Hause war. Das heißt also diejenigen, die ihre Fähnchen immer nach dem Winde gedreht haben. Und in der ersten Zeit, ja, da war auch noch ein bisschen zu klein, hat sich Mutter oft bei mir so ein bisschen ausgeweint. Mit mir konnte sie Holländisch reden und konnte auch Tacheles reden. Und ich habe da sehr viel mitgekriegt, bei ihrer ganzen Aktivität und bei dem Ganzen, wie tief sie damals schon in Depressionen gesteckt hat. Oi, wie viele Jahre seinen verfahren, wenn ich bin am Milde oder tot. Die Rede drehen sich, die Ohren gehen sich, ich bin schön alt und greis und groß. Ich war zuerst Chefredakteur der Zeitschrift Musik und Gesellschaft und ab 1959 Rektor der Hochschule für Musik. Die hat auf meine Initiative 1964 den Namen Hans Eisler erhalten. Und dann habe ich ja noch meine Konzerte gegeben. Und wir unsere. Genau. Und musikwissenschaftlich gearbeitet habe ich auch. Er war sogar Mitglied der Volkskammer und was nicht alles. Wir lernten Jan Bulles kennen. Der war der niederländische Kulturattaché. Er wurde ein guter Freund. Die waren so miteinander verknocht, sagt man auf Niederländisch. Das war eigentlich für mich immer sehr harmoniös. Die haben sich natürlich gestritten. Lin war natürlich nicht so parteitreu wie Eberhard. Und sie war auch eine typische Vertreter von dem Amsterdamer Freigeist. Und das war Eberhard natürlich gerade nicht. Wir haben uns herrlich gestritten immer, namentlich Eberhard und ich. Kapitalismus gegen Sozialismus, Freiheit, Unfreiheit. Das war immer sehr lebendig und hochdynamisch und aufregend manchmal. Und das hat die Lin natürlich herrlich gefunden, schätze ich mal so. Als 1967 der Sechstagekrieg zwischen Israel und den arabischen Staaten ausbrach, konnten wir in der DDR kaum noch mit jiddischen Liedern auftreten. Die DDR stand ja auf der Seite der Araber. Die Israelis waren allesamt Zionisten und Juden in der DDR gehörten automatisch dazu. Jedenfalls haben wir unser Programm fast nur noch im Ausland gespielt. In Indien und Indonesien und in China und in Sri Lanka. Wir haben sogar in Nordkorea unsere jiddischen Lieder gesungen. Aber im April 1975, ich weiß nicht warum gerade dann, hatten wir unser DDR-Comeback mit einem ganzen jiddischen Abend in der kleinen Komödie des Deutschen Theaters. In dem Städtchen Dahme bewarb sich der Kindergarten um den Namen Anne Frank. Zur Namensgebung fuhren wir nach Dahme. Lin sprach über ihre Begegnungen mit Anne Frank und sang einige Lieder. Auf der Rückfahrt sagte sie plötzlich: »Ich rechne gerade aus, Anne wäre am 12. Juni 50 Jahre alt geworden. Da müssen wir doch etwas tun.« So entstand die Idee für unser Anne-Frank-Programm. Lin fragte Yalda, ob sie mitmachen wolle. Sie antwortete sofort: »Ja, gern.« Ja, und aus diesem Abend für Anne Frank ergab sich dann sofort eine Zusammenarbeit. Wir bekamen Einladungen in die Welt hinaus, sind wir zu dritt losgezogen. Und dann sagte sie, wollen wir nicht die Katenka dazu holen mit der Geige? Und so kam es, dass wir 7 glückliche Jahre zu viert zwischen Jerusalem und New York als Familienensemble unterwegs waren. Schabbes, Schabbes, Schabbes, Schabbes, Schabbes. Soll sein jeden Schabbes. Das war alles ein unvorstellbarer Erfolg und das war herrlich. Und Jana natürlich hat verschämt. Die waren die ersten Deutschen, die im Deutsch in Yad Vashem aufgetreten haben. Haben eine Medaille bekommen, Yad Vashem-Medaille. Das ist alles unvorstellbar gewesen. Und ich glaube, unsere Arbeit, unsere Lieder sind eine Botschaft für den Frieden. Sie hatte diesen Traum und sie wollte so sehr, dass dieser Traum wahr wird. Und für diesen Traum hat sie Amsterdam verlassen. Und in dem Moment, als die DDR die Atomraketen nachrüstete, wie das damals formuliert wurde, ich kann mich noch genau erinnern, sie war so wütend. Und das war der Punkt, dass sie weg wollte. Aus der DDR zurück wieder nach Amsterdam. Mitte Januar 1987 war eine Generaldurchsicht von uns beiden im Krankenhaus fällig. Bei der routinemäßigen Röntgenuntersuchung entdeckten die Ärzte in Lins rechter Lunge einen Flecken. Im November dirigierte Yehudi Menuhin im Schauspielhaus Mahlers Lied von der Erde, das wir besonders liebten. Im letzten Satz, Abschied, ergriff ich Lins Hand. Ich wusste, sie dachte dasselbe wie ich. Als der letzte Ton verklungen war, wagten wir nicht, einander in die Augen zu schauen. Es sind viele, die krank sind, die Krebs haben und den Krebs überwunden haben durch das Gefühl, sie wollen leben. Ich glaube, es ist der Lebenswillen, die sehr vielen Menschen hilft. Und auch, ja, es klingt vielleicht komisch, aber ein Mensch hat nicht das Gefühl, dass er selber kaputt gehen kann. Man will leben bleiben. Jedenfalls, man hängt sehr am Leben und liebt das Leben auch. Und ist überzeugt, dass man es schafft. Lin Yaldati starb am 31. August 1988 mit 75 Jahren. Der Staat Israel ehrte Eberhard Rebling kurz vor seinem Tod am 2. August 2008 als Gerechter unter den Völkern. Eberhard Rebling wurde 96 Jahre alt. Lin und Eberhard fanden auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin ihre letzte Ruhe. Ich habe es nicht anders erlebt, als dass mein Vater meine Mutter immer auf Händen getragen hat und versucht hat, sie auch immer zu verstehen, was nicht immer ging. Weil die Depressionen von Mutter, die wurden nicht weniger. Und Vater war immer derjenige, aber der sie aufgefangen hat. Ich habe sie nie anders erlebt als zusammen und einander sehr zugewandt. Lin und Eberhard. Die Geschichte einer großen Liebe. Sie hörten ein Feature von Ed Stuhler. Es sprachen Ursula Illert, Reinhard Virchow und Richard Hucke. Ton und Technik Hans-Martin Renz und Jutta Stein. Regie Anna Pangnin. Redaktion Ulrike Bajor. Wir bedanken uns bei dem Historiker Jochen Voigt, der uns Kassetten eines Gesprächs mit Eberhard Rebling aus dem Jahr 2006 zur Verfügung stellte. Alle anderen Interviews mit Lin Yaldati und Eberhard Rebling wurden zwischen 1963 und 1988 für den Rundfunk der DDR aufgenommen und stammen aus dem Deutschen Rundfunkarchiv. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.